بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram darüber, dass sie nicht gläubig sind. Wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel ein Zeichen auf sie hinabsenden, sodass sich ihre Hälse dauernd davor unterwerfen würden. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt zu ihnen vom Al-Abamer, ohne dass sie sich davon abwenden. Sie haben sie ja für Lüge erklärt. So werden zu ihnen die Nachrichten kommen von dem, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Haben Sie nicht auf die Erde gesehen, wie viele edle Arten wir auf ihr haben wachsen lassen? Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Als dein Herr Moses zurief, begib dich zum ungerechten Volk, zum Volk Pharaos, ob sie nicht gottesfürchtig sein wollen. Er sagte, mein Herr, ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Auch ist meine Brust beklommen und meine Zunge ist nicht gelöst. Darum entsende auch Aaron, und sie haben gegen mich eine Sünde geltend zu machen. So fürchte ich, dass sie mich töten. Er sagte, keineswegs, so geht denn beide hin mit unseren Zeichen. Wir sind mit euch und hören zu. Begebt euch zu Pharao und sagt, wir sind der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Er, Pharao, sagte, haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen? Und hast du dich nicht viele Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten? Und du hast deine Tat, die du damals getan hast, verübt und gehörst zu den Undankbaren. Er sagte, ich habe sie damals verübt, als ich noch zu den Irregehenden gehörte. Und so floh ich vor euch. als ich Angst vor euch bekommen hatte. Doch dann schenkte mir mein Herr Urteilskraft und machte mich zu einem der Gesandten. Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet hast? قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Pharao sagte, was ist denn der Herr der Weltenbewohner? Er, Moses, sagte, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Er, Pharao, sagte zu denjenigen in seiner Umgebung, hört ihr nicht zu? Er, Moses, sagte, er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Er, Pharao, sagte, euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Er, Moses, sagte, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Pharao sagte, wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Er, Moses, sagte, etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe? Er, Pharao, sagte, dann bringe es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Da warf er seinen Stock hin, und sogleich war er eine deutliche Schlange. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Er, Pharao, sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer, der euch mit seiner Zauberei aus eurem Land vertreiben will. Was befehlt ihr nun? Sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und schicke in die Städte Boten, die die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbringen. So wurden die Zauberer auf die festgesetzte Zeit eines wohlbekannten Tages versammelt. Und es wurde zu den Menschen gesagt, werdet auch ihr euch nun wohl versammeln? Vielleicht werden wir den Zauberern folgen, wenn sie es sind, die siegen. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون